الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Wir sind in diesem Raum, Barakallahu Fikum, weil was nicht klappt. Aber khair, inshallah. Wir machen weiter mit dem Unterricht auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu Fikum, Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind in Kapitel 21. Das erste Buch, Buch der Gebote, Kapitel 21. Bab fi al-ta'awuni ala al-birri wa التقوى باب أو باب التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وزوجتي سافر مش مدرج بارك الله فيكم. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. البر هو فعل الخير، البر فعل الخير، والتقوى اتقاء الشر، يعني التعاون على فعل الخير واتقاء الشر. وذلك أن الناس يعملون على وجهين، على ما فيه الخير وعلى ما فيه الشر. فأما الخير أن تساعد صاحبك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الفعل الذي فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الفعل من الأفعال الواجبة أو كان من الأفعال المستحبة، وكذلك تعينه وتساعده على اتقاء الشر وعلى عدم فعل الشر، سواء كان ذلك في الأمور الحرام أو إذا كان أقل حراما، بمعنى إذا كان أمرا مكروها فتعينه على اتقائه أي على عدم فعله. والدليل على التعاون على البر والتقوى، يعني أي أمر فيه خير تعين عليه، والأمر الذي فيه الشر تعين إما على تركه أو على عدم فعله. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقابل البر الإثم ويقابل التقوى العدوان. وهنا بارك الله فيكم، الأمر من الله سبحانه وتعالى لنا بوجوب فعل البر وبوجوب التقوى، سواء كان ذلك الأمر استحبابا أو وجوبا. واتقاء ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك نفس الشيء. وأما الدليل الثاني الذي أتى به المؤلف رحمه الله تعالى الإمام النووي، فهو بارك الله فيكم سورة العصر. هذه السورة التي قال فيها الشافعي لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده غير هذه السورة لكفتهم. يعني لو أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن فقط هذه السورة لكانت كافية، لأنها جامعة مانعة. أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالعصر أن الإنسان في خسر، يعني كل الناس في خسر إلا استثنى الذين آمنوا، أي الذين علموا فاعتقدوا فآمنوا إيمانا صحيحا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وآمنوا بالغيب، وآمنوا بكتاب ربهم وبالصحيح من سنة نبيهم. ولما آمنوا هذا الإيمان علما عملوا به، والعمل من الإيمان، فآمنوا إيمانا صحيحا بعلم، وعملوا إيمانا صحيحا بهذا العلم الذي علموه. وهذا العمل أخلصوا فيه النية لله سبحانه وتعالى واتبعوا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق، وأي دعوا إلى هذا العلم بالعمل وصبروا على الأذى فيه. وهنا الشاهد هو التعاون على البر والتقوى، الشاهد من هذه السورة وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق أي دعوا إلى الحق وأعانوا بعضهم بعضا في الحق. قال الشافعي كلاما معناه إن الناس أكثرهم أو أكثرهم في غفلة عن هذه السورة، يعني ما يعرفون معنى هذه السورة العظيمة. وقال لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة على عباده لكفتهم، يعني تكفي هذه السورة. لماذا؟ لنا فيها العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه، لنا فيها الأمور التي يجب على كل مسلم أن يعلمها، يجب على كل مسلم أن يعلمها. فسبحان الله يا أخوة، المسلم يجب أن يكون من الذين يعني يتعاون على الخير. في أحاديث كثيرة في هذا الباب، مثل الحديث الأول الذي ساقه المؤلف في مسألة الإعانة على الغزو إذا غزا أحد أن يعان في أهله، يعني إذا خرج هو للدفاع عن رياض الإسلام وللدفاع عن هذا الدين فيخلف أهله بخير فيعينه بخير، كما مر معنا في الدرس السابق لقوله من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. بارك الله فيكم. كابيتل 21 gegenseitige Hilfe in Frömmigkeit und ich werde sagen in Tugendhaftigkeit und Gottesfurcht oder Frömmigkeit lieber. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, sinngemäß übersetzt, und helft einander in Tugendhaftigkeit oder in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und Allah sagt, im sinngemäßen Besitz, bei der Zeit wahrlich, der Mensch ist zum Verderben verurteilt, außer denjenigen, die glauben und die gute Werke tun und die sich gegenseitig zum Rechten aufrufen und sich gegenseitig zu Geduld und Standhaftigkeit aufrufen. Imam Shafi'i sagte, dass die meisten Menschen die Bedeutung dieser Sura, Surat al-Asr, die Sura 103, unterschätzen. Das heißt, barakallahu fikum, das geht hier um diesen Kapitel, und zwar um behilflich oder gegenseitige Hilfe zu leisten, aber wann? Nicht im Schlechten, nicht in boshaften Dingen, sondern in Themen, in Taten, in Handlungen, die gut sind. Die sind Tugend und die sind fromm. Gottesfurcht. Das heißt, in unserer Religion, du unterstützt beim Guten. Du sollst unterstützen beim Guten. Du sollst Hilfe leisten. Und manchmal, du musst Hilfe leisten. Beim Guten, bei Frömmigkeiten, bei Rechtschaffenheiten oder bei Tugendhaftigkeiten. Und du sollst immer fromm und gottesfürchtig sein, indem du das Schlechte meidest und dabei nicht unterstützt. Die Menschen tun entweder gut oder schlecht. Beim Guten unterstützt du. Beim Schlechten, du versuchst das zu verhindern oder du versuchst, die Personen, die das Schlechte tun, zu verhindern, dass sie das Schlechte tun. Oder du milderst das Schlechte. So ist eigentlich in unserer Religion. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Das bedeutet, helft einander in Albir, Tugendhaftigkeit und Taqwa-Frömmigkeit. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal-unwan. Und helft euch nicht gegenseitig oder helft euch gegenseitig nicht bei Abscheulichen, bei Sünden und bei Al-Unwan, bei Unrecht. Das heißt, barakallahu fikum, im Islam ist die Sache klar. Gibt es etwas, was gut ist, dann helfen wir. Auch übrigens, wenn die Leute von uns das verlangen, die nicht Muslime sind. Aber weil das gut ist, dann kein Problem. Da helfen wir. Ibn al-Qayyim rahimahullah wurde danach gefragt, wenn zum Beispiel eine irre gegangene oder irre Gruppe dich aufrufen dazu, dass du zum Beispiel ihnen unterstützt, dass sie Tauhid lernen oder dass sie etwas für Tauhid schaffen, dann sollst du helfen. Aber bei Themen, die schlecht sind, du darfst nicht helfen. Weil wenn du hilfst, dann bist du genauso wie diese Leute, die schlecht tun. Das bedeutet, wenn du etwas verursachst, dann als ob du das sozusagen gemacht hast. Und wenn du bei etwas unterstützt, dann bist du auch derjenige, der das gemacht hat. Und wir haben gesagt, Ad-dallu ala al-khayri kafa'ile. Derjenige, der zum Guten aufruft oder das Gute zeigt, oder der zum Guten aufruft, ist wie derjenige, der das macht. Und derjenige, der zum Schlechten aufruft oder das Schlechte verursacht, auch ist wie derjenige, der das Schlechte getan hat. Und das geht hier, das ist ein Prinzip im Islam. Prinzip. Immer beim Guten, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist verpflichtet, das Gute zu fördern, oder du kannst, du sollst. Und beim Schlechten, du musst versuchen, das Schlechte zu verhindern, und du darfst das Schlechte nicht tun. So ist es in unserer Religion. Und da das deutlicher wird, hat der Autor, rahimahullah ta'ala, Surat al-Asr als Beweis genommen. Surah 103. Allah schwört bei Nachmittag, dass der Mensch verdorben wird, außer diejenigen, welche, die erstmal den richtigen Iman verinnerlichen. Du kannst den richtigen Iman nicht verinnerlichen, wenn du kein Wissen hast. Deshalb sagen die Gelehrten, das ist Wissen hier gemeint. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, das ist Wissen. Weil du den Iman nicht verinnerlichen kannst, wenn du kein Wissen hast. Ohne Wissen kein Iman. Erstens. Dann, wenn du dieses Wissen hast, Wissen im Koran, in Sunna, dass du an Allah, subhanahu wa ta'ala, dass du den richtigen Iman an Allah verinnerlicht, an seinen Engel, Bücher und so weiter, die Artikel des Imans. Und dann musst du das praktizieren eigentlich. Weil wenn du das Wissen nicht praktizierst, dann verlierst du das langsam. Deshalb, du tust Rechtschaffenes. Und für rechtschaffene Taten brauchst du zwei Bedingungen. Einmal, deine Absicht muss gut für Allah sein, muss rein sein für Allah. Sonst, wenn du Gutes tust, dann machst du das für Allah. Nicht damit die Leute für dich klatschen und sagen, guter Mann. Nein, damit Allah mit dir zufrieden ist. Und dann, du musst dem Propheten Muhammad s.a.w. in deiner guten Tat folgen. So wird Allah von dir annehmen. Das heißt, diejenigen, die nicht verdorben sind, sind diejenigen, die den richtigen Iman verinnerlichen, rechtschaffene Taten mit diesen Bedingungen praktizieren. Und danach, was tun sie, diese Leute? Sie rufen sich gegenseitig zum Guten auf, zur Rechtschaffenheit, indem sie einander Nasiha geben oder indem sie Da'wa machen in diesem Zusammenhang. Und dabei zeigen sie Geduld, weil der Dauerweg ein Weg ist, der Geduld braucht. Wenn man keine Geduld hat, dann wird man das nicht schaffen. Da muss man unbedingt Geduld haben. Aber das geht von dieser Sura, ist der Beweis für unser Kapitel, der dritte Satz. Das bedeutet, sie rufen sich gegenseitig zum Rechten auf. Das ist hier der Beweis für uns. Weil hier, das geht darum, dass man die anderen unterstützt bei Tugendhaftigkeiten und bei Frömmigkeiten. Und das ist der Aufruf zum Guten. Und Unterstützung beim Guten. Wie zum Beispiel der Prophet Muhammad s.a.w. uns das erklärt hat. Wenn zum Beispiel jemanden, die den Islam und die Muslime verteidigt, und er verteidigt das islamische Land, und diese Person, man unterstützt diese Person dabei, dann bekommt man auch Lohn dafür. Und wenn diese Person zum Beispiel die Grenzen des islamischen Landes, sage ich, bewahrt, und er hat seine Kinder und seine Familie, und man kümmert sich um diese Kinder und um diese Familie, dann wird man auch den Lohn dafür bekommen, weil man um bei Gutem unterstützt. Und das ist das nächste Hadith, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Und wir haben auch schon erklärt, wenn du zum Guten aufrufst oder auf, oder hinweist auf etwas, was Gutes ist, dann bekommst du den Lohn für dich und für diejenigen, die das praktizieren, durch dein Hinweisen. Und wenn du aber auf Schlechtes hinweist oder zum Schlechten aufrufst, dann bekommst du die Sünde von dir und von den Leuten, die durch dich Sünde machen oder zur Sünde aufrufen. Und das sind Regeln in unserer Religion, Prinzipien, die sehr wichtig sind. والله تعالى أعلم. قلنا الحديث من جهز ثم نأتي الحديث الذي بعده بارك الله فيكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما يعني كل رجلين واحد منهم يذهب ولكن الأجر يتقاسمان الأجر لأنه هو ما يستطيع فالآخر يتقاسم معه الأجر وفيه التعاون على الخير يعني إذا عاونت على الخير فلك الأجر كما الدال على الخير كفى غيره ولذلك هنا قاعدة عامة في ديننا من أعان شخصا في طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا بارك الله فيكم دان Das nächste Hadith, das 178 mal 177 habe ich erklärt. Und zwar, Barakallahu fikum, Abu Sa'id al-Khudri, radhiyallahu anhu, erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, beauftragte, das waren Leute, die zu Bani Lihyan gesandt worden sind. Der Prophet sagte, jedes Weite, man soll sich vorbereiten, und sozusagen sein Bruder bekommt den Lohn. Das wird sie werden den Lohn teilen. Dies war Barakallahu fikum, indem sie die gleiche Belohnung bekommen. Ja? Teilen des Lohnes, das wird die gleiche Belohnung bekommen. Dies ist, weil die nicht alle marschieren könnten, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt. Und deshalb Barakallahu fikum, die Regel im Islam ist, wenn du beim Guten unterstützt, dann bekommst du den Lohn für das Gute. Das ist eine allgemeine Barakallahu. Das ist, Entschuldigung. Das ist allgemeine Regel im Islam. Man sollte diese Regel verstehen, bitte. Unterstützt du beim Guten, روح طلع بطلع بطلع كان problem روح unterstützt du beim Guten hilfst du beim Guten bekommst du den gleichen Lohn von demjenigen die das Gute macht unterstützt du beim Schlechten Und hilfst du jemandem Schlechtes zu tun, du bekommst die gleiche Sünde von der Person. Die Person, die Schlechtes getan hat, bekommt die Sünde und du auch, weil du unterstützt hast, du bekommst auch die Sünde. Beide sind in diesem Zusammenhang gleich. So ist es im Islam. Das ist gerecht. Das ist gerecht. Warum? Beispiel, gebe ich euch Beispiel in diesem Zusammenhang. Wir reden zum Beispiel. Bei zweiten Thema. Beim ersten haben wir ein Beispiel genommen. Beim zweiten. Es gibt zwei, drei Leute, die zusammensitzen. Und einer fängt an, hinter dem Rücken von den anderen schlecht zu reden, üble Nachrede zu verbreiten. Wenn du nicht da sitzt und wenn du nicht zuhörst, dann wird diese Person nicht mehr reden können. Der findet keinen. Aber wenn du ihm sagst, ja, erzähle weiter, ich höre zu, dann unterstützt du ihn dabei. Deshalb sagen die Gelehrten, derjenige, der Riba und Namima zuhört, macht größere Sünde als derjenige, der das macht. Weil wenn diese Person keinen findet, damit er ihm erzählt, dann kann er das nicht mehr machen. Der wird verhindert. Aber weil er Leute findet, die sagen ihm, erzähl weiter, dann unterstützen ihn dabei. Und deshalb, der bekommt die Sünde. Derjenige, der redet und derjenige, der zuhört, die haben die gleiche Sünde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das gilt auch nicht nur, das gilt nicht nur für uns Muslime, das gilt auch, wenn Nicht-Muslime von dir etwas verlangen. Wenn Nicht-Muslime von dir etwas verlangen, was gut ist. Zum Beispiel, es passiert angenommen, es bricht eine Epidemie aus. Und du kannst unterstützen dabei. Und die Leute verlangen deine Hilfe. Und dann unterstützt du dabei, dann bekommst du den Lohn dafür. Weil manche denken, das ist nur im Bereich des Islam. Nein, das ist in allen Bereichen. Deshalb der Prophet Muhammad sagte, wenn die Leute mich aufrufen, um so einen Vertrag wie der Vertrag von Al-Fudul mitzumachen, dann werde ich mitwirken. Das heißt, in allen Bereichen wirken wir mit. Und als Thumama ibn Athal al-Hanafi, Radwanallah alayhi, als er die Weizenlieferungen nach Mekka stoppte und die Leute haben kein Weizen mehr gehabt. Und die Kinder und die Frauen, die könnten nicht mehr sozusagen fast, sie könnten nicht mehr essen. Dann kamen die Leute von Mekka, obwohl sie gegen den Propheten gekämpft haben, die kamen zum Propheten, sie haben gesagt, Sumama sagte uns, ohne dein Erlaubnis wird er kein Weizen mehr an uns ausliefern oder beliefern lassen. Und du siehst unsere Kinder, unsere Frauen. Der Prophet hat ihnen gesagt, doch, mach das. Gib ihnen. Und das ist ein Beispiel, dass der Islam-Religion da wirklich der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit ist. Obwohl sie gegen die Muslime gekämpft haben. Aber der Prophet hat ihm gesagt, ja, was haben die Kinder und Frauen damit zu tun, dass die anderen das tun? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Subhanakallahu fikum, das ist eine schöne Regel in unserer Religion, dass man beim Guten unterstützt, und beim Schlechten nicht. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا هم من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا الحديث في فوائد. أولا الروحاء بارك الله فيكم هي منطقة أو مكان بين مكة والمدينة، وكان هذا الأمر في حجة الوداع. فالنبي التقى بقوم هؤلاء ما كانوا من المسلمين بس ما يعرفوا النبي، ما التقوا به. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ فقالوا المسلمون، نحن مسلمون. ما قالوا والله من فلان ولا فلان. وهذا شرف للإنسان أن يكون مسلما، والإنسان أصلا عليه أن افتخر أن يفتخر بالإسلام وليس أن يقول من أبي، إنما افتخارنا في الإسلام. وإذا قال الناس نحن من فلان وفلان قل أنا أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه. فذلك بارك الله فيكم قال المسلمون ولكن ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه أنت من أنت؟ قالوا رسول الله. فرفعت المرأة صبيا، وفي هنا الإعانة في مسألة الأجر. الصبي أصلا ما عليه حج، ولكن إذا حج عنه وليه فيكتب للولي أجرا في ذلك. ذلك بارك الله فيكم الحديث فيه الإعانة على طاعة الله، لأن المرأة سوف تقوم برعاية ولدها في الحج وسيكون لها الأجر. فلذلك إذا استطاع الطفل أن يقوم ببعض أعمال الحج فليفعل، والأعمال التي ما يستطيع أن يقوم بها يقوم بها وليه عنه وله أجر، وله أجر. هذه بارك الله فيكم بالنسبة هذا بالنسبة لهذا الحديث. ابن عباس رضوان الله عليه يتسيلته der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم stieß bei Ar-Rawha auf Reisende und fragte sie, wer seid ihr? Sie sagten Muslime. Dann fragten sie ihn, und wer bist du? Er antwortete, der Gesandte Allahs. Da trat eine Frau mit einem Jungen hervor und fragte, erzählt die Pilgerfahrt dieses Jungen? Er sagte, ja, und du wirst auch eine Belohnung bekommen. Muslim hat das überliefert. Das geht darum, dieser Junge allein kann ja nicht alles von Hajj machen. Wenn seine Mutter ihn dabei unterstützt beim Hajj, dann wird sie auch Lohn dafür bekommen, dass sie ihn unterstützt. Das geht jetzt, der Autor, rahimahullah ta'ala, der bringt uns Beweise, damit er das bestätigt. Egal in welcher Situation oder in welcher, sage ich jetzt, Tat oder Handlung, wenn du unterstützt, wenn du hilfst, dann bekommst du auch Lohn. Aber deine Absicht muss vor Allah sein. Die Mutter sagte, ich habe einen kleinen Sohn. Wenn dieser Hajj macht, ist es okay? Der Prophet sagte, ja. Und weil du dem Jungen hilfst, dann bekommst du auch Lohn für diesen Jungen. Aber in dem Hadith auch gibt es andere, sage ich jetzt, Vorzüge, die man hier lernen kann. Und zwar, das war zur Zeit von der Hijjat al-Wada, das bedeutet, das war die Abschied-Pilgerreise von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rawha ist ein Platz oder ein Gebiet zwischen Mekka und Medina. Der Prophet hat diese Leute gesehen. Er hat gesagt, wer seid ihr? Die haben gesagt, wir sind Muslime. Das bedeutet, schaut mal, die haben gesagt, wir sind Muslime. Die haben nicht gesagt, wir sind von diesem Stamm und von diesem Stamm. Das bedeutet, sie haben, sage ich jetzt, ihr Wohl war im Islam. Sie haben nicht gesagt, von diesem arabischen Stamm oder von dem anderen Stamm. Wir sind Muslime, haben sie gesagt. Wir sind Muslime. Und sie haben ihn gefragt, wer bist du? Das wird der Beweis hier, dass diese Leute den Islam angenommen haben, ohne den Propheten gekannt zu haben, ohne dass sie ihn gesehen haben. In seiner Zeit haben sie ihn nicht gesehen. Und subhanallah, das ist auch der Beweis, dass die Muslime so viel gewesen waren in damaliger Zeit. Ja, wer bist du? Ich bin Gesandter Allahs. Dann hat diese Frau gefragt. Das geht hier um die gleiche Prinzip. Und zwar, hilfst du beim Guten, bekommst du Lohn. Hilfst du beim Schlechten, bekommst du Sünde. So ist es. Du bist Unterstützer oder du bist Täter. Das ist das Gleiche. Möge Allah uns bewahren. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به وضبط المتصدقين بفتح القاف. بارك الله فيكم. أبو موسى الأشعري نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الخازن. الخازن يعني الذي تجمع عنده الأمور، يعني مثل أمين الصندوق اليوم، تمام، أمين الصندوق. الخازن الذي فيه أوصاف أربعة: المسلم، الأمين، الذي ينفذ ما أمر به، طيبة بها نفسه. فهذا أولا أمين، يعني يؤدي الذي ائتمن عليه، يحفظ المال ولا يفسده، الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعله، ما يكون متكاسل. ثالثا، هذا الوصف الثالث عفوا، الوصف الأول مسلم، الثاني أمين، الثالث ينفذ ما أمر به، الرابع أن تكون طيبة به نفسه، أي إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه. فهذا كأنه متصدق هو بنفسه، وهذا دليل على فضل الأمانة وعلى فضل التنفيذ. فضل الأمانة، فضل التنفيذ، يعني ذلك الذي يكون أمينا للصندوق، أمين الصندوق ينفذ الذي، فهو يعني مثلا إذا قيل له أعطي لفلان 10,000، فعطى لفلان 10,000، فكأنه هو أيضا كأنه متصدق معه في الأجر. وهذا طبعا بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. حديث نما باي مية هندت فون أختيش باي أوش هندت أختيش إن ديزا إكليرون إن ديزا إكليرون von SKD, was ich nicht empfehle, natürlich die Übersetzung ist nicht gut. Die Übersetzung ist nicht gut, da sollte man das natürlich korrigieren lassen oder prüfen lassen. Aber trotzdem, lieber, dass man so eine Übersetzung nimmt, auch die schon fertig ist und korrigiert, als dass man die ganze Arbeit wiederholt. Abu Musa Al-Ash'ari, radiyallahu alayhi, überliefert, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, ein vertrauenswürdiger muslimischer Verwalter ist einer, der seine Pflichten ehrlich durchführt und vollendet, womit er beauftragt wurde, und der jedem voll aushändigt, wozu er berechtigt ist, und zwar aus ganzem Herzen. Aus ganzem Herzen. Ein solcher Verwalter ist wie jemand, der selber spendet oder selber Sadaqa gibt. Oder zählt derjenige, der dafür sorgt, dass ein anderer etwas erhält, auch als jemand, der Sadaqa gibt. Was bedeutet diese Überlieferung? Diese Überlieferung ist sehr schön. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, hat uns vier Eigenschaften von einer Person gegeben. Und das ist ein Verwalter, das ist wie ein Schatzmeister. Du hast einen Schatzmeister, du gibst ihm, der bewahrt das Geld, der verwaltet das Geld. Und wenn diese Person Moslem ist, erstens vertrauenswürdig und treu, vertrauenswürdig oder treu, diese Person setzt um das, was man ihm befiehlt, von seinem Chef oder von seinem Vorgesetzten. Und wenn er das gibt, was sein Chef gesagt hat, der macht das aus ganzem Herzen. Das bedeutet, der macht seine Arbeit und der macht das richtig. Diese Person, wenn er etwas gibt, weil er befohlen worden ist, dann bekommt er den Lohn, als ob er auch das gespendet hat. Das heißt, nach dem islamischen, sage ich jetzt, nach den islamischen Regeln. Früher war die Sache so: Es gibt Khalif von Muslimen, Oberhaupt der Muslime. Dieser Khalif, der ist berechtigt, die Sadaqat zu sammeln, Zakat, Spenden und so weiter zu sammeln. Das hat man gesammelt in einem Haus, man hat gesagt, das ist Haus des Geldes. Baitul Mal oder Haus des Vermögens. Das wird heute, wie man sagt, Finanzministerium. In unserer Zeit heute sozusagen wie ungefähr Finanzministerium. Und in manchen muslimischen Ländern, man sagt Wazaratu Zakah. Zakah-Ministerium. Dort hat man das Geld verwaltet oder diese Almosen oder Spenden verwaltet. Eine Person, die dort ist und der verwaltet das, sein Chef zum Beispiel, es gibt einen Chef und es gibt angenommen 5 Angestellte. Der Chef sagt einem von ihnen, du sollst angenommen 100 Euro nehmen und du gibst das dieser Familie. Diese Familie sind arm, du gibst ihnen. Diese Angestellte, wenn diese Person Muslim ist, vertrauenswürdig, das wird treu, und der macht, was der Chef gesagt hat hier, und wenn er auch den anderen dieses Geld gibt, 100 Euro gibt, dann macht er das für Allah subhanahu wa ta'ala, der bekommt den gleichen Lohn, als ob er die 100 Euro gespendet hätte. Weil er Durchführer, das heißt, wenn du auch eine gute Tat durchführst, weil jemand dir befohlen hat, dann bekommst du auch den Lohn. Aber mit diesen 4 Bedingungen. Man sagt ja, subhanallah, du merkst das heute. Du gehst zu bestimmten Ämtern, du willst zum Beispiel einen Antrag stellen oder du willst was machen. Der Angestellte oder der Beamte, die behandelt dich, als ob das Vermögen seines Vaters wäre. Oder als dieser Antrag jetzt bei ihm liegt. Das ist nicht deine. Du musst das nur durchführen, damit er das für die Leute erleichtert. Und nach unserer Religion, das ist so. Wenn du ein Schatzmeister hast, der treu ist, und er gibt den Leuten ihre Rechte, wenn du ihm sagst, gib dem, diese Person bekommt den Lohn, als ob er das gespendet hat, obwohl das ist nicht, was er gespendet hat. Andere haben das gespendet. Das ist dieses Prinzip. Unterstützt du beim Guten, machst du Gutes, dann hast du den gleichen Lohn. Obwohl du nicht alles gemacht hast. Und das belegt etwas, barakallahu fikum, für uns Muslime. Wir müssen wach werden. Das bedeutet, jetzt schau mal diese schönen Überlieferungen, die wir seit 3 Kapiteln behandeln. Einmal, wenn du Gutes machst und die Leute folgen dir, du machst Gutes, die Leute folgen dir, dann bekommst du den Lohn für dich, weil du das gemacht hast, und den Lohn von allen Leuten, die das praktizieren. Und die bekommen auch ihre Löhne vollständig. Dann, wenn du auf etwas Gutes oder zu Gutes aufrufst und die Leute machen das, dann bekommst du auch den Lohn. Wenn du unterstützt beim Guten, dann bekommst du auch den Lohn. Das heißt, in diesem Zusammenhang, wie sollte man sein? Das ist der Sinn. Das ist der Autor, sagt dir mit anderen Wörtern, lieber Muslim, überlege dir, versuch entweder gut zu sein oder gut zu machen, beim Guten zu unterstützen, zu helfen, oder mindestens, shafak Allah, oder mindestens in diesem Zusammenhang, bei etwas zu, sage ich jetzt, etwas immer im positiven Bereich zu sein. Wenn du nicht Positives machen kannst, wenn du nicht Gutes tun kannst, dann tue nicht Schlechtes. Unterstütze nicht beim Schlechten, tue nicht Schlechtes, helfe nicht beim Schlechten oder rufe nicht auf zum Schlechten. Weil Allah gerecht ist. Unterstützt du beim Guten, bekommst du Gutes. Unterstützt du beim Schlechten, bekommst du Sünde. Und so ist die Regel im Islam. Und jeder muss für sich selber überlegen, was er in diesem Leben macht. Es gibt keinen Zwang. Du kannst für dich bestimmen, wie du sein willst in diesem Leben. Subhanallah, wenn man diese Ayat oder diese Hadithe liest, sagt man natürlich, ich will nichts Schlechtes tun. Manchmal, derjenige, der beim Schlechten unterstützt, ist schlimmer als der, sage ich jetzt, der Täter. Das wird der Verursacher. Derjenige, der hetzt, ist schlimmer manchmal. Ich meine, das ist bekannt. Manche hetzen, indem die anderen etwas Schlechtes tun. Und das ist schlecht. Das sollte ein Muslim nicht so sein. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wenn ich was Gutes gesagt habe dann durch den Fall Allah سبحانه وتعالى wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe von mir und von Shaitan möge Allah سبحانه وتعالى mir verzeihen möge Allah سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen Und der Unterricht, so in der wir treffen uns morgen, Barakallahu fikum, zum Unterricht ab 19:30 Uhr zur Erklärung von Subul Assalam. Erklärung.